Oh nein, das Noel kommt! Ah! Hallo und herzlich willkommen zum 107. Conncast. Heute geht es um Band 91. Ihr dürftet es schon erraten haben anhand des Titels des heutigen Podcasts. Wir besprechen heute den Nuefall und alles weitere, was damit in diesem Band zu tun hat. Mit dabei ist heute auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Gute. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Genau, und ich bin heute auch wieder mit von der Partie. Ihr dürftet es schon erraten haben. Ja, und wir starten durch mit dem Band 91, der kürzlich in Deutschland erschienen ist. Schauen uns zunächst wie gewohnt die äußere Aufmachung an. Da vorne sehen wir ein Konnen Edogawa, ganz untypisch, herumkrabbeln auf dem Fußboden oder was auch immer er dort zu suchen hat. Im Hintergrund sehen wir irgendein Wandgemälde von einer Nue, dürfte das sein. Ja, die Farbe des Manga ist diesmal gelb, wie zuletzt bei Band 85. Genau, ja, sehr einheitlich gehalten. Gosho Aoyama, Egmont Manga vorne, wir kennen das Ganze. Am Buchrücken ist Konnen umgekippt. Er ist diesmal gar nicht zu sehen, jedenfalls sein Gesicht nicht. Mal sehen, was da die kommenden Bände passiert. Geht ja spannend weiter, diese super langatmige Geschichte, kann man sagen. Genau, auf der Rückseite ein kurzer Einleitungstext mit der Nue, mit das Nue, Entschuldigung, die Nue, der Nue, das Nue, man weiß es nicht, das Nue offenbar, laut der Übersetzung. Genau, und dann Kaito Kid, kurzer Verweis auf den Fall mit Subaru Okia und so weiter und so fort. Im Schlüsselloch sehen wir eine komische Person, die wir noch gar nicht kennen. Wer ist denn das? Eine schüchterne Frau. Ja, die werden wir, glaube ich, im Band noch heute treffen können. Und dann vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen. Genau, hinten Egmont Manga, das Logo ist wieder zu sehen, weiterhin in schwarz. Der Verweis www.egmont-manga.de, früher war es ja manganet.de, funktioniert auch weiterhin die alte URL. Genau, 6,50 € in Deutschland, 6,70 € in Österreich und in Schweiz kann man auch den Band kaufen und ich glaube auch in Liechtenstein oder wo man sonst noch Deutsch spricht, kann man den Band auch kaufen. Am besten über unseren Amazon-Wikishop gerne auch bestellen. Große Unterschiede zwischen dem deutschen und japanischen Cover gibt es diesmal tatsächlich nicht, denn es ist das gleiche Bild, das gleiche Motiv im Hintergrund. Auch die Farbe ist gleich, es ist beides gelb, also diesmal wenig zu diskutieren hier am Anfang. Oder möchtet ihr zum Cover vorne noch etwas einwerfen? Nö, ist wenig, ist nur ein bisschen zentrierter. Conan verdeckt das Knie oder Bein oder so von der Nue bei uns etwas mehr. Und man sieht diese komische Münze oder so über seinem Kopf nicht, oder was das auch immer im Japanischen ist. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, schlagen wir den Band mal auf und dort springt uns schon direkt Gosho Aoyama entgegen. Zwar nicht wortwörtlich, sondern er steht dort nur herum und zeigt seinen Rücken, der merkwürdig eingeritzt ist. Leute, die den Band schon kennen, die dürften wissen, dass es von einer Nue stammen könnte, der Angriff. Er ist diesmal aber nicht gestorben, hat Glück gehabt ausnahmsweise mal. Ja, darunter ein netter Einleitungstext. Wie gewohnt könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr den Band habt. Fand ich diesmal besonders interessant. Manchmal sind die Texte von ihm ja nicht so spannend, manchmal sind sie besonders spannend. Und diesmal fand ich den, ja, wirklich schön und erfrischend, muss ich sagen. Ich fand es auch richtig lustig, mir so vorzustellen, wie so zwei Mitte-50er Mangaka da irgendwo in einem Café rumsitzen und dann irgendwelche Teenager beobachten. und am besten noch gefühlt sich nur die Notizblöcke aufgeschlagen haben und so Überschrift Material für den nächstes Kapitel irgendwie Wasserflasche ans Gesicht drücken. Ja, wobei da musste ich sofort an Film 4 denken. Ja, und an den Fall aus Band 4, wo Rania mit den Detective Boys in diesem Turm da ist. Da macht Shinichi das ja auch. Stimmt, da auch. Also war ja im Prinzip das schon da, bevor er das jetzt gesehen hat. Also. Und man muss natürlich sagen, Mitsuru Adachi, der andere Mangaka mit dem Gosho da war, der hat natürlich einen unfairen Vorteil, wenn er sich neues Material aufschreibt, denn der schreibt vor allem Baseball-Manga. Und wenn die da beim Baseball-Turnier sind, kriegt er natürlich mehr Material als Gosho Aoyama, der über Morde schreibt. Naja, gut. Ja, wer weiß. Vielleicht kriegen wir mal wieder so einen entsprechend angelehnten Mordfall oder anderen Fall präsentiert. Wer weiß, wäre auch mal wieder Zeit, oder nicht? Wann war der letzte Baseball-Fall? Der ist ja auch schon etwas her, wenn ich mich nicht täusche. Ja, geht. Ja. Geht, 40 ja. 40 okay. Bände oder so. Ja, so ein bisschen. War das nicht in der wo Kasoy ihren Anhänger verloren hat? War das nicht in der ja. Bar, wo... Ah, ja, ja, ja. Das müsste in den Baseball spielen. In den 60er Bänden oder so gewesen sein, ja, vielleicht? Das war in den 60ern. Auf jeden Fall nach dem Waldteufelfall irgendwann danach. Mitte 60er, ja. Ich persönlich hoffe nicht darauf, weil ich finde Baseball langweilig und kann die Regeln nicht. Ja, von daher. Deswegen wird das bei den Fällen immer so ein bisschen kritisch mit der Aufmerksamkeit. Ja, da muss man hoffen, dass derjenige, bevor das Spiel losgeht, stirbt. Dann ist es unwichtig. So ein schneller Mord passiert sonst in einem Fillerfall. Ja, okay. Gut, auf der nächsten Seite haben wir dann die altbekannten Hinweise auf zum Beispiel den verantwortlichen Redakteur, Steffen Hautog ist hier zu nennen. Die Übersetzung stammt von Josef Scharnl und Matthias Wisnet. Gestaltung Claudia V. Villhauer, Theresa Lindenstruth. Ich kann es immer noch nicht, ich bin halt so unfähig dafür. Schade, dass Kevin nicht dabei ist, liebe Grüße an ihn, er könnte das perfekt vorlesen. Olli kann es vielleicht auch, wie sind die Namen? Ja, wir haben doch sogar die Namen von Frau Villhauer im 100. Podcast, glaube ich, geklärt. Ne? Ich habe es mir trotzdem nicht gemerkt, es tut mir leid, es ist schon 7 Casts her. Ja, dann müssen wir da einfach nochmal reinhören, sehr empfehlenswert. Ich kopiere es einfach immer rüber und da muss ich es nur einmal aussprechen. Ja, ansonsten noch ganz interessant vielleicht, dass die Egmont Verlagsgesellschaften MBH jetzt eine neue Adresse hat. Die war auch schon in Band 90 geändert. Jetzt nach Berlin umgezogen ist Egmont Manga ja. Hier nochmal der Hinweis darauf, falls es euch interessiert, falls ihr diese Informationen anschaut überhaupt. Ich glaube, man springt als normaler Leser immer drüber weg. Ja, jetzt in Berlin, nicht mehr in Köln umgezogen. Genau, auf der nächsten Seite haben wir das alternative Cover zu sehen. Das ist ja in Deutschland immer ein bisschen anders als in Japan. In Japan ändert sich das ja an jedem Band, in Deutschland nur alle 5 Bände. Dementsprechend haben wir jetzt hier ein neues alternatives Cover, das wir voraussichtlich bis inklusive Band 95 zu sehen bekommen. Das ist allerdings nicht das alternative Cover aus dem japanischen Band 91, sondern stammt aus dem japanischen Band 84, also ist quasi schon 7 Bände alt. Das war damals das alternative Cover. Das haben wir schon auch im Cast zu Band 84 besprochen. Das war damals das alternative Cover zu dem Fall mit der Teezeremonie, wo das um die verschiedenen Farben der Teesorten ging, falls sich jemand dunkel erinnert. Ja, genau. In der japanischen Version haben wir ein anderes alternatives Cover. Da sehen wir Conan und Shinichi, wie sie auf einen Goldbarren draufschauen. Das ist ja auch eine Anlehnung an einen Fall in diesem Band hier. Ich weiß nicht, warum Egmont Manga oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, Steffen Hautog wahrscheinlich, hier das alternative Cover aus Band 84 gewählt hat. Okay, vielleicht ist auch die Gestaltung dafür verantwortlich. Ja, naja, okay. An diesem Punkt die allpodcastliche Erwähnung dafür, dass wir gerne auch die japanischen alternativen Cover von jedem Band auch in Deutschland gerne hätten. Ja, erledigt. Ich okay. sehe da auch kein Problem eigentlich. Es ist ja nur ein Detektiv-Conan-Schriftzug, den man unten drunter legen müsste. Andere Manga kriegen das auch hin, dass man immer irgendwelche Bonuszeichnungen in den Bänden aktuell hält, also. Selbst bei der Kaito Kid Treasured Edition funktioniert das, ja. Auf der nächsten Seite, was bisher geschah, wieder der altbekannte Text. Da die Inhaltsangabe auch mit den 11 Kapiteln, die in diesem Band abgedruckt sind, nichts Ungewöhnliches. Ja, und dann fangen wir auch schon an mit dem Inhalt. Da haben wir als ersten Fall Klauenspuren der Nue und wer sich des Nue, Entschuldigung, das ist so ungewohnt, wir sagen, haben im japanischen Teil immer die Nue gesagt, jetzt ist es hier das Nue oder der Nue, das Nue. Ja, und den Fall wird uns jetzt Olli vorstellen, der Fall ging ja auch schon im Band 90 los und jetzt wird er hier entsprechend abgeschlossen, ja, bitteschön. Ja, genau, du hast es schon erwähnt, der Fall geht weiter, nochmal ein kurzer Rückblick auf Band 90, es ging ja darum, dass Heiji, Kasua, Kogoro und Ran und Conan natürlich, die sind alle eingeladen worden von einem Bürgermeister eines Dorfes, halt eine, ja, Hotel oder was es ist halt, auf jeden Fall diesen Ort da zu besuchen von dem Bürgermeister, sind dann da alle hingefahren und ja, treffen dann da auf verschiedene ja, Personen, die alle mit einem, ich glaube, mit einem Schatzsucherfall oder so vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren das war, zu tun hatten. Da war dann zum einen Autor, ein Archäologe oder eine Romanbuchautorin, und die waren dann halt alle da und ja, dann erzählen die da halt so ein bisschen und dann kommen die halt auf das namensgebende Nue zu sprechen, was wir halt jetzt auch vorne auf dem Cover sehen. So ist das. Und dann, ja, erzählen die halt darüber, dass das, ja, sozusagen damals da war und wie der Fall von damals halt so war. Und, naja, am Ende des Band 90 kam es dann halt dazu, dass sie dieses Nue halt gesehen haben, wie es riesig hinter diesem Haus stand und ein Schild aus dem Boden gerissen hat und dann im Wald verschwunden ist, und dann sind sie dem gefolgt und ja, haben dann da das erste Opfer gefunden, und das war der Herr Someji, wenn man ihn so ausspricht. Und naja, jetzt geht es dann halt weiter. Sie löschen halt das brennende Feuer, was da halt vorhanden war, und schauen sich die Leiche an und ja, sprechen dann über den Mord, und dann kommen sie halt wieder eben auf dieses Nue zu sprechen, dass das halt da rumläuft und die Leute umbringt. Und Heiji und Conan sind natürlich der Meinung, das ist kein Monster, das läuft hier nicht rum, das ist einfach nur ein Trick, und wollen dann halt entsprechend auch ermitteln und fragen dann halt nochmal den Bürgermeister, wie das alles zusammengehangen ist. Und dann erzählt der Bürgermeister halt, dass er gar nicht derjenige war, der die eingeladen hat, sondern nur auf Befehl von jemand anders gehandelt hat. Und ja, daraufhin kommt dann im Prinzip raus, dass alles, die ganze Reise und alles wurde geplant von dieser unbekannten Person. Und deshalb tauschen sie dann auch die entsprechenden Übernachtungszimmer, weil sie halt Angst haben, dass jetzt noch jemand ermordet wird. Und ja, der Archäologe geht dann, glaube ich, in das Zimmer von Ran und den anderen. So war es, glaube ich. Falls ich falsch liege, immer einfach reinrufen hier. Also nur die, die mitmachen, die anderen Hörer können das gerade nicht. Ja, und dann sind Conan und Heiji halt draußen, zusammen mit dem Bürgermeister, der versucht, dieses Biest in die Flucht zu schlagen, wenn es nochmal kommt. Und dann diskutieren sie halt da draußen vor dem Haus nochmal über die Leiche und was das so alles war. Und dann kommen halt die Personen ans Fenster, da die Romanbuchautorin und der junge Schriftsteller und alle gucken dann da halt zu. Und ja, plötzlich hören sie wieder irgendwelche Geräusche und dann auf einmal, ja, fängt es wieder an zu brennen und an das Nue scheint wohl wieder aufzutauchen. Und ja, es gibt ein weiteres Opfer, nämlich den Archäologen. Ja, da ist natürlich auch sehr mysteriös, weil der hat seinen Raum natürlich abgeschlossen gehabt, und ja, das heißt Mord in einem verriegelten Raum, und es werden zwei Schlangenbissspuren, halt diese zwei, ja, eine Schlange hier, kennt ja jeder, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, die Zähne der Schlange da, werden halt am Kinn gefunden, und dadurch ist er wohl umgekommen, und wieder Hinweise auf die Nue, und jetzt kommt aber Sango Yokomizo und ja, verteidigt sozusagen die Leute und sagt, hier, ich ermittle, alles wird gut. Und als er dann halt hört, dass das Nue da aber plötzlich am Rumlaufen ist, erinnert er sich daran und schlägt dann aber plötzlich vor, vielleicht, dass man die japanischen Verteidigungskräfte zu Hilfe ruft, und ja, alles sehr interessant, und sie ermitteln dann halt auch entsprechend weiter und ja, und durchsuchen dann die Sachen der Verdächtigen und ja, kommen dann halt im Prinzip auch auf den Trick, wie das alles gemacht wurde und ja, wer dann der Täter ist, das wollen sie dann halt am Ende alles aufklären und demonstrieren dann sozusagen, wie das alles abgelaufen ist. Und ja, das muss man sich schon angucken, wie das sozusagen abläuft, weil das sehr interessant ist. Also ist auf jeden Fall ein sehr spannender Fall, und ja, schön, dass wir jetzt hier in dem Band dann das Ende sozusagen von dem legendären Nue haben, was existiert oder nicht existiert. Ich verrate es mal nicht, und ja, empfehle euch, den Band zu kaufen, das Kapitel zu lesen, und würde sagen, wir diskutieren mal, wie wir den Fall so fanden. Also ich fand den Fall insgesamt ganz gut, muss ich sagen. Ich finde ja solche Fabelwesen allgemein sehr interessant, vor allem, weil man sie auch in Deutschland in der westlichen Welt, okay, zählt Japan vielleicht auch dazu, also hier in Deutschland zumindest nicht so kennt. Ich weiß nicht, ob ihr vorher schon mal Kontakt mit dem Nue hattet. Ich jedenfalls nicht. Auch mit den meisten anderen Fabelwesen, die halt bei Detektiv Conan, insbesondere bei den Heiji-Fällen, auftauchen, hatte ich keinen großen Kontakt. Hier war das auch der Fall. Ansonsten wieder sehr spannend gestaltet, vielleicht auch etwas sehr kompakt gehalten alles. Bisschen, vielleicht ein Kapitel mehr hätte, glaube ich, auch nicht geschadet. Zumindest fand ich auch den Übergang von Kapitel Band 90 zu 91 etwas schwierig, um mal die Kritikpunkte zu nennen. Ansonsten fand ich sehr schön, dass Sangoyo Komiso wieder mal mit dabei war. Der ist ja auch schon länger nicht mehr aufgetreten. Ich weiß gar nicht, wann wir ihn das letzte Mal gesehen hatten. Das müsste schon etliche, ich glaube, über 10 Bände wahrscheinlich her sein. Eris Geburtstag, oder? In den 60er Bänden. Ja, das kann gut sein. Also, ja, schön, dass er hier mal wieder mit dabei ist und ermittelt. Und ja, dass Yamamura fehlt, ist natürlich mal auch eine Abwechslung. Aber wir haben Yamamura bei diesen, ja, übernatürlichen Geschichten schon so oft gehabt, dass es auch quasi irgendwann, ja, überzeichnet wäre. Und hier ist es dann ganz gut gelöst, auch mit den verschiedenen Fällen. Die Auflösung am Ende ist, naja, okay, was will man anderes erwarten eigentlich? Aber ich war dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber in sich ein guter Fall. Anhand der Kritikpunkte gebe ich mal insgesamt 4 von 5 brennenden Opfern. Nee, brennenden, weiß was ich was, brennenden Fackeln. Erstmal Korrektur. Es war natürlich in Band 78 nach dem Mystery Train, wo Sango Yukumise das letzte Mal aufgetreten ist. Das ist aber okay. Auch schon. Welcher Fall war das? Wo Con vom Tennisschläger am Kopf getroffen wird mit Bourbon. Ah ja, mit Bourbon, wo, mit dem verschlossenen Raum war da. Na, okay. Richtig, Con im verschlossenen Raum, genau. Ich fand den Fall insgesamt auch sehr gut. Also diese 5-Kapitel-Fälle mit Heiji sind natürlich immer qualitätsmäßig, weiß man, da geht es eine Stufe höher. Auch wenn ich dieses Mal die Erklärung des Tricks teilweise schon so ein bisschen hart an der Grenze fand. Ja, definitiv, das ging mir genauso. Also gerade in Bezug auf das Wasserglas zum Beispiel, da dachte ich mir so, ja, das war, also, ja, aber... Also es funktioniert wirklich, also es macht wirklich Geräusch. Nee, aber es macht nicht solche Geräusche, ich weiß, dass man, wenn man einfach ein Wasserglas dreht, aber es macht nicht diese Geräusche, die es hier angeblich in dem Fall macht. Das kann mir keiner erzählen. Trotzdem fand ich das insgesamt einen sehr spannenden Fall. Ich fand das Setting auch sehr schön, so in diesem abgelegenen Dorf mit diesem älteren Anbau und in den Wäldern quasi. Das ist ja immer so ein sehr beliebtes Mystery-Szenario, was Gosho Aoyama ja in letzter Zeit nicht mehr so oft benutzt, weil die Charaktere kaum noch aus Tokio rauskommen in 3-Kapitelfällen. Und die Abwechslung war deswegen hier mehr sehr schön. Ja gut, am Ende gibt's quasi... liebesromantische Vereitelungstaktiken ganz auf ganz neuem Level werden hier eingeflogen quasi. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also ich meine, immerhin ist es diesmal nicht so billig wie im Zombie-Fall, wenn wir uns daran erinnern, in Band 88. Am Ende, wo einfach einer aus dem Gebüsch gesprungen kommt, wenn ihr euch daran erinnert. Lieber nicht. Ja, lieber nicht. Von daher war es, also hier war es tatsächlich lustig, fand ich. Und das hat es ein bisschen darüber weggemacht über das Fehlen von Fortschritt. Aber insgesamt ein sehr schöner Fall. 4 von 5. Ja, Schlangenschwänzen. Ich würde da tatsächlich ein bisschen runtergehen bei meiner Bewertung. Einfach aus. Okay, hier in ein Ende. Ich mach mal weiter. Ja. Nächster Fall. Ja, dankeschön. Ja, ich bin da... kann mich da auf jeden Fall an die Punkte anschließen, die Lasse gesagt hat. Nur bei mir wiegen die nochmal ein bisschen schwerer. Ich fand das auch mit diesem Laken, was da für den Trick benutzt wurde an der Hauswand. Ach Gott, also das und das mit dem Glas, ich fand das wirklich sehr weit hergeholt. Und ich bin gespannt auf die Anime-Umsetzung, ob das da irgendwie, keine Ahnung, bei sowas bin ich dann wirklich da wirklich gespannt drauf. Aber ich erwarte mir auch davon nicht zu viel. Und muss sagen, so falltechnisch, es war... schwer nachvollziehbar, also mir nicht gut vermittelbar. Und ob jetzt Yokomiso ermittelt oder Yamamura, das Ergebnis war ja dasselbe. Ich weiß nicht, ob es Yamamura hätte schlimmer machen können mit dem Ende. Aber naja, gut. Ich würd nur 3,5 geben maximal, aber der Fall, das hat mich doch sehr gestört, dass das so hart an der Grenze war, wie Lasse gesagt hat. Das fand ich nicht so gut. Ja, muss ich dann auch sagen, aber ich gehe trotzdem auf 4 von 5 Krüge. Ja, sozusagen, um da nochmal anzuschließen an Johannes. Also ich fand das mit dem, ja, mit dem Laken, das fand ich auch irgendwie sehr irgendwie merkwürdig nachzuvollziehen, ob das wirklich so ist. Andere Sachen kann ich mir vorstellen, dass die dann halt eventuell funktionieren, aber das mit dem Glas haben wir ja schon geklärt, aber auch das mit dem Schildfahren war irgendwie ein bisschen merkwürdig, das habe ich nicht so ganz verstanden irgendwie. Erst war es so groß, dann wieder nicht, und aber trotzdem war ja sehr schön dieses Fabelwesen, diese Legende, wo es erst heißt, ja, nee, gibt es nicht, und dann auf einmal gibt's das plötzlich doch, und dann die lustigen Elemente, die da mit eingeschmissen werden von Herrn Yokomizo, und ja, wie dann auch das Ende sozusagen ist mit Heiji und Kazuha, die sich ihre Liebe gestehen wollen. Und ja, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, war sehr schön sozusagen dieser Abschluss, wie das dann funktioniert hat, also Witz war auch mit dabei, und ja, wie gesagt, am besten Band 90 nochmal schnappen und dann alle Fälle zusammenhängend lesen, damit die Bewertung von 4 von 5 Krügen voll und ganz zur Geltung kommt. Genau, ja, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall, den werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Das ist mal wieder ein Kaito Kid Fall, der letztes Jahr auch schon ein bisschen her, wenn ich mich da richtig erinnere. Lasse weiß bestimmt wann. Okay, ich will Lasse nicht überstrapazieren heute. Ja, in Band 82 mit Kaito Kid versus Makoto. Okay, danke für den Einwurf. Ja, wir haben diesmal wieder, wie sollte es anders sein, Hiroki Hi, wie man so schön sagen könnte, Hiroki, hat wieder von einer Dame, eine Witwe, eine mysteriöse Box bekommen mit einem Edelstein darin. Und ja, der Mann der Dame ist eben verstorben und niemand weiß so genau, wie man diese Holzkiste aufbekommt. Aber Hirokichi oder Hiroki lädt Kaito Kid ein, den Edelstein zu klauen und eben diese Box zu öffnen. Dementsprechend sind natürlich auch Konnen, Professor Agasa, Kogoro Mori, Ai und ausnahmsweise auch mal wieder Subaru Okiya oder das erste Mal Subaru Okiya bei einem Kaito Kid Fall mit von der Partie. Nämlich schauen sich Professor Agasa, Conan und Ai gerade die Ankündigung im Internet an bei Professor zu Hause. Da kommt natürlich Okiya wieder mit ein bisschen was Selbstgekochtem vorbei. Fand ich wieder sehr amüsant. Ja, und sagt eigentlich, dass er keine Lust hätte auf den Kaito-Kid-Fall, dass ihn das nicht so interessieren würde, so Diebesangelegenheiten. Er ist lieber bei Morden mit dabei. Ja, dann sind sie vor Ort, vor dem Gebäude in der Suzuki Bibliothek, wo das Ganze stattfinden soll, wo Kaito Kid auftauchen soll. Was ich sehr interessant fand, die Polizei in Form von Nakamori, der natürlich auch wieder mit dabei ist, muss diesmal draußen warten, also keine Polizei drin. Und die Witwe hat auch veranlasst, dass niemand an den Wangen gekniffen wird, also mysteriöse Verhältnisse diesmal. Ja, unterdessen sieht man Kaito Kid draußen in Zivil, wie er nach dem Ene-Mene-Mu-Prinzip aussucht, als wer er sich diesmal verkleiden möchte. Auch sehr interessant. Unterdessen versuchen drin alle diese Box zu öffnen, kriegen es aber nicht hin. Und ja, dann kommt die Witwe noch mit ein paar Hinweisen um die Ecke, wie man diese Box, die halt wirklich sehr schwer verschlossen ist und noch mit irgendwelchen Sicherheitsmechanismen verschlossen wurde, wie man die denn öffnen könnte. Und die Anleitung dazu, wie das funktionieren soll, die hat ihr Ehemann damals in einem Buch versteckt. Und ja, das Buch befindet sich in der Bibliothek, die Hiroki natürlich extra angeflogen hat mit, glaube 10.000 Büchern oder so. Auf jeden Fall kann man dann nicht ganz schnell einfach mal die Anleitung finden, wenn man nicht weiß, wo sie ist. Und bisher weiß es keiner, aber es gilt jetzt herauszufinden, wie man diese Box öffnet, beziehungsweise diese Anleitung eben zu finden. Und es, ja, läuft darauf hinaus, dass irgendjemand von diesen Personen natürlich Kaito Kid ist. Und ja, ob Kaito Kid dann diesen Juwel stehlen wird, ob er es schafft, diese Box zu öffnen, als wer er sich verkleidet hat, das lest ihr dann im besten Fall selbst. Und ja, dann gebe ich gerne mal ab für die Bewertung des aktuellen Falls. Wie fandet ihr denn den neuesten Kaito Kid Fall? Ja, also mir hat er sehr gut gefallen, muss ich dazu sagen. Es traten sehr viele Personen auf und ja, war mal ein bisschen anders von der Vorgehensweise her, sonst ist es ja immer so, Polizei riegelt alles ab, Kind soll das bloß nicht stehlen und ja, jetzt sozusagen interessant, die Öffentlichkeit sozusagen mit da einzubeziehen sozusagen, also es ist ja so, die Box soll ja geöffnet werden und jeder sozusagen hat dann die Möglichkeit in dieser Bibliothek, jeder x-beliebige, der da mal sich versuchen will, hat dann die Möglichkeit zu versuchen, diese Box zu öffnen und da bildet sich so eine richtige Schlange. Also sehr interessant und ja, auch schön fand ich den Anfang mit Herrn Okia, wo er dann sozusagen auf einen anderen Fall anspielt, wo er ja sagt, ja, beim letzten Mal habt ihr ja gesagt, das Gemüse ist nicht ganz durch. Ich ja, genau. Diesmal wieder was gemacht und ist länger gebraten. Das war sehr schön. Und ja, dann auch die ganzen ja, Fotos, die Kaito Kid dann da halt macht. Sehr interessant, wie er das so alles regelt. Und dann, ja, sozusagen die Öffnungsversuche mit der Box, so was dann da so passiert. Und der typische Kijimon oder wie, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist halt dieser Humor, den er da immer an den Tag legt. Sehr schön und auch interessant fand ich dann diesen Käfig, den Jirokichi diesmal da als Absicherung hat und wie der sich dann da bewegt, als Kogoro dann da wegspringt und er trotzdem gefangen wird. Ja, und wie sie dann quasi alle gemeinsam versuchen, diesen Hinweis zu finden in diesen Büchern. Und ja, auch das Setting an sich ist so interessant und die Story halt mit dem Mann sozusagen, was der da halt für die Frau hinterlassen hat und so und was dann am Ende bei rauskommt. Eine sehr, sehr schöne Geschichte dann auch so und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, das zu lesen und ja, da vergebe ich gerne 4 von 5 Büchern. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Mir hat der Fall nämlich auch ganz gut gefallen. Kaiju Kid, also ich mag die Fälle generell immer und ja, bei fast allem, was du gesagt hast, würde ich mich da so anschließen. Also mir hat am besten gefallen, diese Hintergrundgeschichte, dass man die so beleuchtet hat. Das hat mir ganz gut gefallen, dass da eben noch ein bisschen mehr dahinter steckt und auch, dass es mal was anderes war, hat mir gut gefallen. Deswegen würde ich auch 4 von 5 seltsame Boxen, Holzschatullen, wie auch immer, vergeben. Würde ich mich ebenfalls anschließen. Ich bin im Gegensatz zu dem kein, in den letzten Jahren kein großer Kaito-Kid-Fan mehr, ehrlich gesagt. No. Aber so sehr im Vordergrund stand Kid in diesem Fall ja auch nicht wirklich. Das Rätsel war ja eigentlich, wie es ab und zu mal bei Kid-Fan ist, ein anderes. Und er ist zufällig auch, nicht zufällig, aber er ist halt auch Teil davon. Und ja, also die größte Stärke mit dieses Falls war für mich auch die quasi romantische Geschichte zwischen der Witwe und ihrem verstorbenen Ehemann. Das fand ich sehr schön. Und ja, allgemein, wie die verschiedenen Charaktere so ein bisschen miteinander interagiert haben, wie Sonoko Kogoro irgendwie angelockt hat mit Yoko Okino-Tickets, damit sie ja als mehr Personen verkleiden kann, wie Subaru und Ai interagieren und Ai und Kon an einer Stelle auch. Fand ich schon alles sehr gut. Deswegen würde ich auch bei 4 von 5 bleiben. Fun Fact übrigens, wenn man mal drauf achtet, als die Witwe beschreibt, dass sie Grusel- und Mystery-Geschichten nicht liest, sieht man ja im Hintergrund ein paar Bücher. Und da ist zum einen ein Buch von der Schriftstellerin aus dem Nur-Fall. Und da leider ein kleiner Fehler von Egmont Manga, dass sie da Yusaku Kodo raufgeschrieben haben auf das obere Buch. Obwohl das Buch von Kaori Shinmei ist, die man ja kennt aus dem alten Fall, wo es... Der ganz alte Fall, ne? Der wurde nicht ermordet oder ist es der andere, der ihn ermordet hat? Ach, der Nintaro Shinmei? Richtig, wo ist Nintaro Shinmei? Und Kaori ist ja... Die Tochter, die das übernommen hat. Wie hieß der nochmal? Samisu? Nee, Quatsch. Ja, diese drei Detektive da, nee. Nee, der Detektiv mit dem einen Auge. Genau, der. Ja, und dann hat sie hinter 3 Assistenten an den Dings gestellt. Ja, aber das spielt ja hinterher keine Rolle mehr. Wie hieß die Serie nochmal? Detektiv Samonji. Samonji, genau. Richtig. Lustigerweise, das hat Gosho sich als netten Gag ausgedacht. Das hat erwähnt es aber nachher nie wieder, Samonji erwähnt wird. Und ja, Yusaku Kudo wird hier dieses Buch zugeschrieben, obwohl Yusaku Kudo, wenn man die japanische Schriftzeichen sieht, das Buch darunter geschrieben hat. Also da ist wohl dem Lektorat irgendwie was verrutscht. Ja, aber nette Anspielung finde ich immer schön, sowas, wenn auch auf ältere Fälle mal angespielt wird und auf andere Gegebenheiten. Genau, das mit Subaru Okias fand ich auch wirklich klasse. Also wenn so eine Verbindung zwischen den Fällen entsteht, das ist immer toll. Negativ fand ich diesmal, dass Nakamori draußen bleiben musste. Das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Action reingebracht. Aber das war auch mal eine gelungene Abwechslung, finde ich, denn dadurch wurde der Fall so etwas lockerer. Ihr hattet schon gesagt, dass es vor allem um diese Liebesbeziehung geht. Und ansonsten, ja, man kann nicht wirklich miträtseln, aber ich finde, das muss man hier auch gar nicht. Sehe ich ja sonst häufig als Kritikpunkt, aber ja, ist halt ein netter Fall, mal so zwischendurch. Man kann halt wirklich eigentlich nicht drauf kommen. Nee, also das, wo genau man suchen muss, darauf kann man schon kommen. Jetzt der genaue Trick, wie das zwischen den Seiten versteckt wurde, ist vielleicht ein bisschen, aber da gibt's auch schon Hinweise drauf. Ja, okay, man kann eine Ahnung haben, aber wissen kann man es ja nicht wirklich. Oder ich meine, weiß auch nicht, warum Conan das so genau wusste. Na, weil sie beschrieben hat, wie sie durch das Ding geblättert ist. Ja, dann nehme ich das wieder zurück und vergebe ich auch 4 von 5 Schachteln. Das war ein sehr gelungener Fall. Darf ich noch ein Fehlerchen anmerken? Als Ran sich dieses Buch vom Regal holt, erfahren wir später von Sonoko den Titel. Und zwar ist der 13 Tipps, wie ich mir einen Detektiven angle. Da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich nehme an, es soll heißen, wie man sich einen Detektiv angelt. Also die Einzahlform. Ohne EN hinten. Ja, vielleicht hat er das Buch ja so einen fehlerhaften Titel. Es wäre ihm nicht zu wünschen, dem Buch. Aber okay, ja. Ich frage mich ja vor allem, was Ram mit so einem Buch will, wo sie doch schon einen Detektiv ganz, ganz fest am Haken hat. Aber na gut. Sie möchte ihn noch fester angeln. Oder vielleicht noch einen anderen, wenn Shinichi so lange weg ist. Vielleicht steht ja in dem Buch drin, wie man da am besten drauf antwortet. Vielleicht will sie nicht einfach nur sagen, ja, ich will, sondern irgendwas Besonderes machen. 13 Tipps, wie ich auf Liebesgeständnisse antworte. Ja, allein das Buch, wie man sich ein Detektiv angelt, ist ja schon sehr speziell. Also von daher, wer weiß, was noch in dieser Sammlung zu finden ist. Ja gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fall, wo es nicht um Schiffe geht, sondern ein bisschen was anderes. Und den Fall wird uns jetzt Johannes vorstellen. Ja, bitteschön. Genau, es geht nämlich um Schiffrennen. Also ein bisschen was anderes als Schiffe, aber fangen wir mal von vorne an. Der Fall beginnt im Klassenzimmer der Tetan-Grundschule. Hier wird eine neue Lehrkraft vorgestellt, eine stellvertretende Klassenlehrerin namens Rumi Wakasa. Und sehr zur Verwunderung von Conan, dass sowas mitten im Schuljahr geschieht. Und sie scheint ein wenig tollpatschig zu sein, stößt sich zumindest schon direkt bei der Begrüßung den Kopf. Und ansonsten fragt sie die Schüler, ob sie ihr helfen, also die Detective Boys, gemeinsam Kalk zu holen, den sie braucht, um Linien für ein Feld zu ziehen. Und im Schuppen ist kein Kalk, hat sie dort nicht gefunden. Und dann fragt sie die Detective Boys, ob sie mit ihr zum alten Schuppen gehen. Denn dort könnte sich ja möglicherweise noch solcher Kalk befinden. Und fragt die Detective Boys, weil sie sich nicht alleine traut, dorthin zu gehen. Ein bisschen merkwürdig für eine 37 Jahre alte Frau. Aber gut, die Kinder gehen in ihrer Mittagspause mit und betreten den Schuppen, den Conan sehr bekannt vorkommt. Er scheint sich da bruchstückhaft zu erinnern an die Vergangenheit, als Shinichi die Grundschule besucht hat. Und drin stoßen sie auf verschiedene Sachen, einen alten Stundenplan und eine Falltür, die in den Keller führt, weil oben werden sie nicht fündig. Und als sie die Falltür aufmachen, entdecken sie, wie soll das anders sein, eine Leiche, und zwar eine skelettierte Leiche, die dort offensichtlich schon länger liegt. Diese Leiche enthält ein Band in der Hand, und zwar ein Chiffrenband. Es sind lauter Schriftzeichen drauf abgebildet, und kommen sie auf jeden Fall bekannt vor. Und er fängt sich wieder an zu erinnern an die Vergangenheit, und die Polizei nimmt die Leiche mit, geht aber von einem Unfall aus. Der Tote ist vermutlich, als er einen Sack Kalk holen wollte, die Treppe runtergestürzt und hat sich das Genick gebrochen oder den Kopf angeschlagen. Und aber der Rektor er weiß aber einen kleinen Fall zu berichten, der mit Gold zu tun hat. und Räuber, die sich möglicherweise auf dem Gelände der Grundschule versteckt haben könnten. Und ja, und dann machen sich die Detective Boys mit Blick auf diesen Schatz daran, dieses Band zu untersuchen und fangen an zu ermitteln, was es denn damit auf sich hat. Und wie der Titel schon sagt, ist Transpositionschiffre. Und Conan versucht, sie zu lösen, kommt aber zunächst selbst nicht drauf. Und die Detective Boys ermitteln in dem Klassenzimmer. Und ja, Rumi Waxa versucht dann ein bisschen zu helfen, beziehungsweise später. Und was denn dabei rauskommt, ob die Leiche tatsächlich an Unfall gestorben ist, was die Chiffre besagt hat, das lest ihr am besten selber nach. Auf jeden Fall will ich euch nicht zu viel vorwegnehmen, gerade mit der Auflösung. Es wird nochmal recht spannend. Und ja, ich muss sagen, um gleich mal zu der Bewertung zu kommen, ich fand den Fall eigentlich sehr interessant und ganz gut. Allerdings fiel es mir, wie wahrscheinlich vielen anderen deutschen Lesern auch, ein wenig schwierig, die Chiffre zu entschlüsseln, wenn man da nur diese Zeichen hat. War ein bisschen schwer halt das Verständnis, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ansonsten, ich fand den Charakter, der aufgetreten ist, Rumi Yakasa, sehr interessant. Und ich bin mir sicher, wir werden ja noch öfters im Laufe der nächsten Manga-Bände über den Weg laufen. Denn sie scheint ja doch irgendwie mysteriös zu sein. Und muss aber sagen, der Fall hatte zwar noch diesen Vergangenheitsbezug zu Shinichi und dieser neue mysteriöse Charakter, das hat mir gut gefallen, aber ja, es war halt, fand ich dann doch irgendwie schwierig oder sehr weit hergeholt, auch diesen Fall, der da jetzt schon 10 Jahre zurückliegt, dass der auf einmal aufgelöst wird und auf einmal findet sich da diese Leiche, da hat noch niemand seit 10 Jahren in diesem Schuppen nachgeschaut. Das fand ich alles ein bisschen weit hergeholt und da muss ich sagen, ja, ich würde vielleicht 3 bis 3,5 Transpositionschiffren vergeben als Bewertung und sonderlich höher würde ich aber nicht gehen. Wie seht ihr das? Dass der Fall jetzt plötzlich wieder aufgegriffen wird, ist ja, wie wir, wenn wir den Fall lesen, kein Zufall. Gut, das Lagerhaus, als vor 10 Jahren der Typ drin gestorben ist, war es ja auch schon seit Ewigkeiten verlassen. Also, dass dann in den nächsten 10 Jahren keiner hingeht, wenn dann in den vorherigen 10 Jahren keiner war, finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und wie gesagt, dass die Leiche jetzt gefunden wird, ist kein Zufall. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Die Krux an diesem Fall ist halt wirklich, also das ist halt wirklich Fall, hier muss man Japanisch sprechen. Es ist auch in der deutschen Übersetzung einfach so, kannst du kein Japanisch, kannst du diesen Fall nicht lösen. Jetzt natürlich immer die Frage, muss man das im deutschen Manga bewerten? Weil im japanischen Manga das Lustige war, damals hatte Gosho Aoyama gesagt, das Rätsel kann man dieses Mal sogar schon nur mit dem ersten Kapitel lösen. Und voilà, ich habe damals auch so ein bisschen, als das in Japan in Magazinen rauskam, habe ich tatsächlich auch ein paar Detektiv-Con-Blogs gesehen, japanische Blogs, die es tatsächlich auch schon nur mit dem ersten Kapitel gelöst haben. Was natürlich sehr schön ist, aber für die Zielgruppe des Manga, für die sie geschrieben wird, sehr schön ist und das finde ich sehr toll. Aber andererseits bringt uns das ja im Prinzip nichts. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Fall dafür kritisieren soll, weil er ist ja nicht, also der, man muss es ja ganz ehrlich zugeben, die Fälle sind nicht für uns. Die Fälle sind für die weitaus größere und japanische Zielgruppe. Und ja, deswegen tue ich mich damit so ein bisschen schwer. Aber wir sind also, ja ein deutscher Podcast und wir bewerten ja den deutschen Manga. Ja, wir müssen auch eine Empfehlung abgeben, ob man sich den Band vielleicht kaufen sollte oder nicht. Also ich weiß natürlich schon, was du meinst. Natürlich ist es ursprünglich für Japan geschrieben und solche japanischen Anspielungen sind natürlich auch immer toll, klar, aber... Immerhin haben sie es nicht, also es ist ja auch schon mal passiert, dass man einfach ein komplett neues Rätsel gemacht hat, was diesmal jetzt nicht gemacht wurde. Finde ich aber allerdings besser, dass es einfach hier so gemacht wurde. Dann kann man als Leser halt nicht drauf kommen, muss man halt die Auflösung lesen und das so hinnehmen. Ja, abgesehen davon fand ich den Fall immer noch ganz gut. Der neue Charakter Rumi Wakasa ist ja schon mal ganz interessant. So eine Mischung aus Esuke und Jody quasi. In mehrerer Hinsicht. Und ja, aber insgesamt auch 3,5 von 5 klingt eigentlich doch schon richtig für mich. Ja. Ich würde wahrscheinlich auf 3 runtergehen. Ich meine, Rumi Wakkasa, um nochmal den Witz hier auch in diesem Podcast zu bringen. Ich meine, es ist ja wegen Rum und, also Rumi Wakkasa. Dementsprechend die Anspielung ganz klar. Finde ich einen schönen Charakter. Mal sehen, wie er dann weiterhin in der Serie eingebaut wird. Das Rätsel an sich, naja, ich weiß nicht, ich muss da Johannes in gewisser Weise schon recht geben, dass jetzt nach 10 Jahren da mal wieder jemand kommt und das erste Mal nach Kalk sucht. Ich meine, als hätten die in der Schule vorher nie mit Kalk irgendwie im Sportunterricht gearbeitet. Naja, okay. Das Rätsel an sich, ich habe mich dann häufig schon dabei ertappt, wie ich gewisse Passagen überspringen wollte, weil ich nicht verstanden habe, worum es geht. An anderer Stelle dann habe ich versucht, diese japanischen Begriffe, die einem um die Ohren gehauen wurde, ein bisschen in Kontext zu setzen. Das ging dann auch einigermaßen gut, aber man hat natürlich wirklich keine Ahnung, wie man dieses Rätsel lösen sollte. Als Deutscher, der kein des Japanischen nicht mächtig ist, für die Japaner wahrscheinlich ein gutes Rätsel. Ja, ansonsten geht's wie gesagt, recht ja leichte Kost weiter. Wie auch schon beim letzten Fall begonnen mit dem Kaito Kid Fall, jetzt ähnlich einfach nur lesen und ja zuhören, wie Conan den Fall löst und wie Rumi da ein bisschen ihre Action betreibt. Von daher gehe ich hier mal auf durchschnittliche 3 von 5 Tagebüchern. Ja, wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein Zufall, dass Rumi die Detective Boys dahin führt, nicht wahr? Wie meinst du? Also sie hat ja die Leiche vorher gefunden und dann erst Conan dahin geführt. Ach so, wird das, ja, okay. Ja, weil als sie das erste Mal das Lagerhaus betreten, bemerkt Conan ja, dass ja der Rost am Griff ab ist, dass jemand das vor kurzem geöffnet hat. Aber die Räuberkomplizen haben den Schuppen ja erst hinterher betreten, nachdem Conan schon drin war. Deswegen hat jemand... Als normaler Leser kriegt man das ja aber gar nicht mit, würde ich sagen. Da musst du schon 3-mal lesen. Gut, dass du das erwähnt hast. Wieso? Das ist doch einfach logisch, wenn das sagt, hier war schon jemand drin und dann später merkt man, Moment, die Räuber waren aber nicht vorher drin. Wer dann? Ja, es ist und wer hat logisch. Conan muss erstmal drauf kommen. Habt ihr das gewusst? Also ich nicht. Da muss man wirklich 2-3-mal lesen und das irgendwo auch, ja. Aber ich meine, und wer gibt Conan die ganze Zeit im Fall über Hinweise, damit er den Fall löst, als ob er ihn testet? Ja, das ist schon klar, ganz klar, was du meinst, aber ich finde, ja, gut, ist halt die Frage, wie Wakkasa wie Rumi da drauf gekommen ist, ja, da in dem Schuppen zu suchen. Ob sie jetzt wirklich nur Kalk gesucht hat für ihren Sportplatz? Ich weiß nicht. Ja, oder vielleicht hat sie tatsächlich sich nach den alten Sachen erkundigt. Ja. Also Rumi testet, also es ist ja ziemlich offensichtlich, dass Rumi Conan aktiv testet in diesem Fall. Ja. Sie beobachtet ihn ja, gibt ihm Hinweise, guckt, wie er den Fall löst und so. Und vielleicht hat sie den Schuppen speziell untersucht, um zu sehen, ob es da irgendein Rätsel gibt in Bezug mit diesem alten Fall, über den sie vielleicht in der Zeitung gelesen hat. Vielleicht hat sie auch wirklich einfach nur Kalk gesucht und dann erstmal den Leichenfund verschwiegen, um dann das Korn so quasi zu präsentieren. Aber ich finde das jetzt nicht das ist jetzt nicht der größte Zufall, in Anführungszeichen, in der Serie. Ja, gut, das Also und das finde ich auch keinen schlimmen Zufall, ehrlich gesagt. Weil da schon sehr viel Absicht dahinter steckt. Ja, gut, dass du es auch erwähnt hast. Das ist ja ein wichtiges Detail, was nicht vergessen werden sollte. Ja, ich schließe dann mal die Diskussion um den Fall ab, indem ich meine abschließende Bewertung und ein paar letzte Sätze dazu abgebe. Ich schließe mich Philipp an und ich möchte also gerne eine durchschnittliche Bewertung. Ich möchte gerne 3 von 5 Schiffe vergeben. Das muss einfach sein. Um mal vorne anzufangen, weil wir ja vorhin auch schon über die Anspielung diskutiert hatten. Wir kriegen ja nochmal so ein bisschen um den Kaito Kid Fall was zu hören und kommen dann ja auch auf einen anderen Fall sozusagen, dann nochmal zu sprechen, wo Kid sich dann schon mal als Genta verkleidet hat. Hier eine nette Anspielung, bevor Wakkasa dann eingeführt wird. Ja, Philipp hat ja schon gesagt, dass Rumi eventuell Rum ist, ob das so sein wird, das werden wir noch erfahren, aber es wäre dann diesmal sehr offensichtlich, nochmal abwarten. Auf jeden Fall ist ihr Charakter halt sehr interessant, weil wir ja dann später da sozusagen in dem Haus eine ganz andere Seite von ihr kennenlernen, was ich sehr gut finde, dass sie sozusagen gleich eingeführt wird und man gleich ein bisschen mehr mal von ihr sieht und nicht eben einfach nur die mögliche Verdächtige, die ganz still irgendwo einfach nur rumguckt. Und ja, wo wir dann noch eine ja weitere Anspielung ist es halt nicht. Ich finde schön, dass wir noch einmal in dem einen Fall eine weitere Person von früher sehen. Und zwar sehen wir halt eine weitere Klassenkameradin nochmal, die Maria Higashio. Die sehen wir in dem Fall sozusagen nochmal, wo Rumi eingeführt wird. Als da alle Kinder am Lachen sind in dem einen Bildchen oder Panel, ich weiß nicht, wie man diesen Ausschnitt nennt, sind ja dann Conan und Ai zu sehen und im Hintergrund ist dann halt die Kleine zu sehen. Finde ich sehr schön, die hatte ja auch schon mal ihren Auftritt im Manga. Das war Band 53 und ja, finde ich sehr schön, dass sie einfach nochmal kurz eingeblendet wird. Mir gefällt das ja. Und ja, dann der Fall an sich, wie gesagt, der ist halt sehr japanisch, Kanji, textlastig. Also ich konnte dem jetzt nicht so ganz folgen. Das Einzige, was ich nachvollziehen konnte, waren halt die beiden Kanji da für Vogel und Wasser. Weil ich die aber auch ein bisschen kenne. Aber ansonsten war das auch alles eher Neuland für mich. Aber ich habe dann einfach da entspannt mitgelesen. Und ja, und das hat mir halt sehr gut gefallen, dann, dass es eben gegen Ende dann nochmal ja, so recht spannend wurde. Ja, gut, dann machen wir auch weiter mit dem nächsten und letzten Fall, der in diesem Band beginnt und dann höchstwahrscheinlich im nächsten Band 92 abgeschlossen wird. Und den Fall wird uns jetzt Lasse noch vorstellen. Bitteschön. Genau. Conan begleitet Ran, Sonoko und Masumi in ein Shoppingcenter, wo die drei Mädchen für eine bevorstehende Poolparty sich ein paar neue Bikinis kaufen und anprobieren. Wo sich Conan natürlich recht fehl am Platz fühlt, bis Masumi dann ein Bikini anprobiert, bei dem sie sagt, Conan soll sie ganz genau im Auge behalten. Und tatsächlich, als sie sich mit dem Bikini präsentiert, an ihr sportliches Teil, kommen bei Conan Erinnerungen an einen Strandbesuch hoch, bei dem er Personen getroffen hat, die von der eine sehr Shuichi Akai ähnelt, eine eher Masumi und zwei Personen, die er nicht ganz so zuordnen kann. Wobei wir als Leser vielleicht schon eine bessere Idee zu diesem Zeitpunkt haben. Und verabschiedet sich dann erstmal von den anderen Mädchen, weil er kann sich irgendwie nicht so ganz konzentrieren, wenn Randa die ganze Zeit im Bikini rumläuft. Deswegen verzieht er sich erstmal und denkt drüber nach, wer diese Personen sein könnten, an die er sich erinnert hat und zu welchem Zeitpunkt das war. Und beim Wandern durch das Kaufhaus und Nachdenken stößt er bei einem Bekleidungsgeschäft auf eine Kundin, die sich gerade mit einer mit der Verkäuferin quasi streitet. Denn vor einer Woche war sie in diesem Laden, ist wegen einem Allergieschock von einer anderen Kundin, die mit Hundehaaren offensichtlich übersät war, in Ohnmacht gefallen und möchte sich deswegen jetzt beschweren. Und dann kommt auch glatt diese Kundin vorbei und ja, sie macht sich mit allen anderen drei Frauen, die da sind, der Verkäuferin, der anderen Kundin und ihrer Begleitung. Man sieht schon, das ist kein sehr angenehmer Mensch. Die Frau, die einen Allergieschock hat, macht sich lustig, weil haha, du hast eine Allergie, bist eine blöde Kuh. Die Verkäuferin sagt, sei doch bitte höflicher und dann sagt sie, ja, du hast mich gemaßregelt, ich werde dich feuern lassen, bequatscht dein Manager. Und ihre Begleitung sagt, sei doch nicht so unhöflich und dann sagt sie, ja, ich habe deine Schulden bezahlt und arbeitest für mich, dein Leben gehört mir. Also wir können schon ganz gut erahnen, welche Person hier sterben wird. Und das merkt auch Con und sagt, ja, nee, mit der will ich lieber nichts zu tun haben und geht wieder zu den Mädchen, die dann das Kaufhaus mit zusammen mit ihm verlassen. Er erzählt so ein bisschen davon und Sonoko will am liebsten hingehen, Ran nicht. Und Ran erkundigt sich auch nochmal tatsächlich selbst nach Masumis Bikini. Denn wie Con sich erinnert, war Ran damals auch mit von der Partie, als er diesen Personen in seiner Erinnerung begegnet ist. Bevor man Masumi tatsächlich antworten kann, sind sie im gleichen Geschoss wie der Bekleidungsladen mit dieser sehr unfreundlichen Kundin gelandet und da ertönt auch prompt der Schrei und Con und Masumi eilen dahin und finden die unfreundliche Kundin in der mittleren Umkleidekabine des Ladens erwürgt mit einem Seil und mit einer Hand in ihrer Jacke, mit der sie am Daumen hat sie Lippenstift und macht quasi so eine Fingerpistole mit ihrer Hand. Und daraus ergibt sich dann folgendes Mysterium, nämlich dass offensichtlich sie aus einer anderen Kabine heraus erwürgt wurde, beziehungsweise dass ein Täter aus einer der beiden anderen Kabinen, weil nur in diesem Bereich des Ladens sind keine Überwachungskameras, ist ja klar, Umkleidekabine und so. Deswegen muss der Täter von einer der Umkleidekabinen in die mittlere Umkleidekabine reingekommen sein und sie erwürgt haben. Daraus ergibt sich als erstes das Mysterium, was bedeutet die Sterbenachricht? Weil sie könnte theoretisch auf alle drei der verdächtigen Frauen hindeuten, auf eine oder andere Weise, weil sie eben sehr vage ist und zu interpretieren ist. Dann gibt es das Mysterium der anderen Kundin, in Anführungszeichen, die eine Person, die nicht auffindbar ist, aber vor einer der Umkleidekabinen standen weiße Sandalen, die alle Verdächtigen gesehen haben, übereinstimmend. Die identifizieren sie auch, indem sie Zeichnungen machen, alle relativ gleich. Also muss dann noch irgendwann eine vierte unbekannte Person gewesen sein. Und das ist das zweite Mysterium des Falls. Was hat es mit diesen weißen Sandalen auf sich? Und das dritte Mysterium ist quasi, wie hat der Täter das Opfer daran gehindert zu schreien in der Kabine, während sie erwürgt wurde? Und diese drei Mysterien müssen Kon und Masumi jetzt lösen. Und am Ende des Bandes sind sie sich natürlich, wie immer, der Lösung relativ gut bewusst. Aber die Auflösung des Ganzen kriegen wir erst in Band 92 zu lesen. Ja. Ich fand den Fall, ja, sehr schön. Also es ist eine sehr schöne Aufteilung der Mysterien. Also im Vergleich dazu ist es ziemlich klar strukturiert anhand der Sachen, was im Fall angesprochen wird, welche drei verschiedenen Sachen jetzt irgendwie per Trick und mit den Materialien und der Zeugenaussagen gelöst werden muss. Fand ich sehr klassisch und sehr schön. Krimi-Stil. Und ja, der übergreifende Plot mit Masumi und den Erinnerungen, da was ja auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit im Raum steht. Es ist zum Greifen nahe und was daraus folgen wird, werden wir dann erst in Band 92 sehen, aber es ist ein schönes Setup hier. Ja, und die Bikini-Anprobe am Anfang fand ich auch lustig. Insgesamt 4 von 5 unterkühlte Hüften, die Makoto nicht gut findet. Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich kenne das Ende noch nicht. Das wartet ja noch auf uns alle. Aber ja, an sich würde ich auch bei einer voraussichtlichen Bewertung von 4 von 5 landen. Ich meine, das Opfer ist diesmal relativ klar, hatte Lassi auch schon gesagt. Genau, und dass die Mysterien auch um Masumi Sera und so weiter und so fort so langsam angestoßen und halbwegs aufgedeckt werden. Das ist sehr, sehr schön und ich bin da wirklich auf den Abschluss gespannt im nächsten Band dann. Ja, ich halte mich noch mal ein bisschen zurück mit der Beurteilung. Ich hoffe ja wirklich, gerade weil wir jetzt den Rückblick sozusagen angeteasert bekommen haben, dass wir da noch mehr von sehen in diesem Fall. Deswegen bin ich momentan ja noch nicht so punktevergabemäßig dabei, also momentan so 3, 4, aber wie gesagt, ich hoffe, es kommt noch mehr, dass dieser Rückblick nochmal detailliert dann im nächsten Band sozusagen auch kommt und nicht, dass dann wieder am Ende nur irgendwie, ja, ich frage dann Masumi das nächste Mal, weil ich habe mich da dunkel an was erinnert, frage ich sie das nächste Mal und wir hören wieder nichts davon. Ich hoffe, da kommt was und ja, der Fall an sich, ja, bin ich auch mal gespannt, was da sozusagen jetzt bei rauskommt, wie das Ganze vonstatten ging. Ist natürlich jetzt, wenn wir dann den Hauptplot sozusagen mit dem Rückblick haben, dann eher unrelevant. Aber mal schauen, wie sich das Ganze zugetragen hat. Und ja, bin ich doch sehr gespannt drauf, was wir sozusagen dann dort kriegen, ja. Was wir allerdings vermissen und was ich auch so ein kleines bisschen vermisse, ist das Herzchen im Titel des Kapitels. Da haben wir leider im Deutschen kein Herz bekommen. Im japanischen Original, wie wir es im Wiki sehen können, ist da noch ein kleines Herzchen hinter. Das haben wir in irgendeinem Podcast ja mal diskutiert, ob wir dieses Herzchen bekommen oder nicht. Aber wir haben es leider nicht bekommen. Kevin ist leider nicht hier, den jetzt bestimmt auch frustriert. Ja, klar. Also ich sag mal so, ich würde das Herzchen gegen die alternativen Cover tauschen. Aber wir kriegen erst beides nicht. Das war ein guter Tausch. Immer meckern. Ja. Also, um meine Bewertung abzuschließen, ich fand die tiefen Einblicke, die uns hier gewährt wurden, ganz gut. Ich kann nicht sagen. Ja. In die Story, ja, oder? Er meint den Rückblick. Ja, genau, ich meine den Rückblick. Was denkt ihr denn? Auch nicht hallo? Schlecht, aber. Ja, nee, also ich habe Band 92 ja schon hier und ich weiß, dass es der Auftakt ist zu was Großem, was noch kommt. Von daher bin ich gespannt drauf, auf die Fallauflösung beziehungsweise auf den Band 92 und ich denke mal, als Auftakt ist das gelungen und würde sagen, ja, das ist ja natürlich immer schwierig, so einen unvollendeten Fall zu bewerten, aber ich würde sagen, dass es einfach gut ist. Also ich würde sagen, 4 Bikini-Oberteile kann man schon geben, gerade mit Blick auf das, was noch kommen mag. Ja, genau, das erfahren wir dann in einem späteren Themenpodcast, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erscheint der nächste Band ja erst, oder? Ja. Richtig, laut Amazon, 11. Januar 2018, was sehr schade ist, finde ich. Ja, definitiv. Vor allem mit diesem Cliffhanger vor allem. Ja, aber wir haben ja noch das schöne Detektiv-Lexikon, Ausgabe 91 natürlich auch, Rico Rinder. Und da verliert Olli ja sicherlich noch ein, zwei Worte drüber, nicht wahr? Ja, klar. Rico Rinder, eine sehr schöne Mitte 20 begnadete Gutachterin, wie sie betitelt wird, hatte am Anfang ihrer Karriere und in der Schule ja, so einige Lernschwierigkeiten, hat dann aber später eine geeignete Lernmethode gefunden und dann auch entsprechend die Uni, glaube ich, sehr gut abgeschlossen, ist jetzt halt eine begnadete Gutachterin geworden. Eine sehr schöne Botschaft, wie ich finde. Man muss also nur eine geeignete Lernmethode für sich finden und dann läuft das. Also, liebe Schüler und Studenten, ihr müsst einfach nur die richtige Lernmethode finden und dann klappt das schon. Ja, sie ist wie gesagt sehr gut in ihrem Beruf und ja, eine Gutachterin guckt halt Kunstgegenstände, Antiquitäten und Edelsteine halt an und nicht nur das begutachtet sie, sondern sie hat halt auch durch ihren Blick sozusagen die Gabe, den wahren Charakter eines Menschen zu sehen, so wird es hier betitelt, also sehr interessant und ja, das Motto der Autorin oder des Autors ist halt in dem Fall auch, dass sie Krimis schreibt, bei denen man viel lernt, aber niemand stirbt. Also sehr interessant. Das geht dann wahrscheinlich in ihren Krimis darum, dass es halt Kunstgegenstände sind und die sind vielleicht gefälscht oder nicht. Und sie sieht das halt mit ihrem Blick und ja, überführt dann vielleicht die korrupten Geschäftsführer. Also klingt auf jeden Fall sehr interessant und erinnert so ein bisschen an ein Kaito-Kid-Fall oder Kaito-Kid-Fälle oder den Kinofilm. Da sind die auch immer Gutachter mit den Kunstgegenständen und so. Ja, empfiehlt uns Aoyama dann hier mal in die Dienstbücher 1 und 2 von der allwissenden Gutachterin Q reinzulesen. Aoyama würde ja auch gern solche Geschichten schreiben, aber der kommt leider immer wieder zu einem Mordfall in seinen Kapiteln. Oder meistens. Das war das Detektivlexikon. Ansonsten haben wir hinten noch den Verweis auf die Detective Conan Special Romance Edition from Conan with Love. Da haben wir auch schon einen separaten Conan-Cast zu gemacht. Gosho Aoyama Kaito Kid Treasured Edition steht noch in der Werbung hinten drin. Die diesmal komischerweise auf der anderen Seite sind. Normalerweise ist die Werbung ja auf der linken Seite und diesmal sind sie auf der rechten Seite. Oh, echt? Oder beziehungsweise beziehungsweise in Band 90 und 89 war es tatsächlich beidseitig, aber in anderen Bänden, wo nur einseitige Werbung war, war es eigentlich immer auf der linken Seite. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ich glaube auch, das ist das alte Werbeprinzip, denn manganet.de wird ja sonst auch nirgendwo mehr verlinkt und demnach denke ich mal, dass sie hier einfach das alte nochmal wieder mit reingepackt haben. Wer weiß warum. Naja, auf jeden Fall Kaito Koruba steht auch immer noch falsch drin, leider. Ansonsten haben wir auch zu Kaito Kid Shattered Edition 4 Podcasts gemacht, der 5. folgt dann hoffentlich irgendwann. Ja, Girls und Panzer wird hier noch vorgestellt, Danganronpa, The Animation, Yukio Holder und das Stoppschild am Ende, beziehungsweise kein Stoppschild, sondern eine Stopphand. Und dann sind wir auch schon durch und sehen auf der Rückseite natürlich unsere neue Lehrerin Rumi Wakasa und haben diesen Band damit auch vollends abgeschlossen und ihr dürft gerne noch eine abschließende Bewertung des Bands abgeben, wenn ihr möchtet. Würdet ihr diesen Band Detective Conan Fans empfehlen? Ich auf jeden Fall. Ich finde die auf, also ja, auch wenn ich meine Kritik wie Johannes am Trick hatte des New Falls, ich meine drei Kapitel von diesem aufgelösten Cliffhanger ist immerhin sehr gut. Der Kid-Fall war so ein bisschen was für Humor und romantische Seite und dann Rumi Wakasa ist spannend in dem Fall, auch wenn der Fall nicht so gut war. Und dann im letzten Fall ist der Trick ganz nett zu lesen und es wird Hauptstory angeschnitten. Deswegen eigentlich ein ganz gutes Gesamtpaket. Für mich so ein 4 von 5 Fallband und natürlich Kaufempfehlung. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich vergebe auch 4 von 5 Nue. Ja, war eigentlich für jeden sozusagen was dabei. Der Fall aus Band 90 wird abgeschlossen. Wir kriegen Heijis und Kazuas Liebesgeständnis zu sehen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und haben einen interessanten Fall mit Kaito Kid haben wir dabei. Und ja, hauptstorymäßig wird Rumi Wakasa eingeführt. Eine sehr interessante Charaktereinführung. Und der Charakter wird Bedeutung haben. Immerhin ist er bei der Einführung direkt im Schlüsselloch. Wir werden also noch häufiger von ihr was lesen sehen. Was hatten wir noch? Den Rückblick sozusagen auf die ja kommende Akai vielleicht Szene, Masumi Szene. Mal schauen, was da noch so kommt. Ja, auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung für diesen Band. Das könnt ihr gerne tun. Gern auch über den Wikishop. Den Link hat euch Philipp ja schon gesagt. Oder ihr hört ihn nochmal am Ende. Also ich würde mich den beiden Bewertungen ebenso anschließen. Wurde jetzt eigentlich fast alles gesagt. Ist ein Band, der hat Höhen und Tiefen, aber im Gesamtpaket ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Genau, ja, dem würde ich mich auch so anschließen. Ich bin auch bei 4 von 5 irgendwas Mordopfern. Also der Nur-Fall ist wirklich sehr gelungen aufgelöst. Danach geht's etwas, ja, ruhiger weiter. Es fehlt mir hier in gewisser Weise auch etwas die durchgehende Spannung. Natürlich, wir haben einen neuen Hauptcharakter oder neuen Charakter, Rumi Wakasa, die das Ganze noch ein bisschen nach oben hebt. Am Ende die gute Andeutung auf den nächsten Band, aber so insgesamt, ja, so der richtige Kracher fehlt. Und demnach bin ich auch nur bei 4 von 5. Ja, Mordopfern, keine Ahnung. Ja, und würde natürlich allen Detective Conan Fans auf jeden Fall diesen Band empfehlen. Aber wenn man jetzt Detective Conan nicht hauptsächlich liest, sondern mal so einen oder den anderen Band, dann sollte man vielleicht doch eher zu anderen Bänden greifen, um das ehrlicherweise auch anzufügen. Denn es gibt mehr Bände, die deutlich besser geeignet sind zum Kaufen als dann dieser Band. Das ist doch mehr, ja, allgemeine Unterhaltung, sage ich mal so, als dass es hier wirklich relevant zur Sache geht. Dann sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich verweise auch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org mit allen Informationen zu diesem und anderen Bänden und allen möglichen Informationen zu Detective Conan. ConanForum.org, wo ihr über diesen Band und alles andere diskutieren könnt. ConanNews.org, wo ihr aktuelle Informationen bekommt. Und unsere Social-Media-Kanäle twitter.com/ConanNews, facebook.com/ConanNews, instagram.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews und wir sind auch bei iTunes zu finden. Dort könnt ihr uns als ConanCast oder ConanNews gerne gratis abonnieren. Da verpasst ihr keine Ausgabe mehr in den kommenden Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren. Ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Lesen dieses neuen Bandes und mit allen anderen Bänden natürlich auch. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Mann kauft. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Huhu.